Hallo und herzlich willkommen bei unseren Audiomitschnitten. Wir sind Emanzipation und Frieden bzw. Emma und Fritz, eine ideologiekritische Gruppe aus Stuttgart. Wir organisieren Vorträge und Lesungen im Raum Stuttgart zu Themen, die uns interessieren und versuchen damit den politischen Diskurs um eine ideologiekritische Perspektive zu bereichern. Mitschnitte unserer Veranstaltungen könnt ihr bei Spotify, YouTube und auf unserer Homepage anhören. Unsere Gruppe findet ihr auch bei Instagram, Facebook und Threads. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, haben aber natürlich auch Kosten für unsere ReferentInnen und für die Technik. Wenn euch unsere Beiträge also gefallen und ihr uns unterstützen möchtet, dann freuen wir uns über Spenden. Wie das geht, steht auf unserer Homepage emmaundfritz.de. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich richtig gefreut. Es war eine richtige Ehre für mich, dass Emanzipation und Frieden tatsächlich anfragt, weil Emanzipation und Frieden tatsächlich eine Gruppe ist, die mich in meiner politischen Sozialisierung, Politisierung von Beginn an eigentlich begleitet und immer noch, aber früher noch viel mehr eigentlich so ein sehr fester Bestandteil dieser Polittheorie-Szene war, aus der ich auch komme. Genau. Tom hat es schon angekündigt, es geht darum, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wirklich so eine postkapitalistische Produktionsweise aussieht oder aussehen könnte. Und darüber machen wir uns in verschiedenen Kontexten seit einigen Jahren wieder sehr verstärkt Gedanken. Und was ich euch vorstellen werde, ist relativ anspruchsvoll, das muss ich gleich vorweg schicken. Das ist aber tatsächlich notwendig, weil diese Gegenstände, um die es da geht und das, um was es da zu verhandeln gilt, tatsächlich halt eben auch nicht ganz unterkomplex ist. Und ich probiere das aber trotzdem so zu machen, dass alle mitkommen. Genau, vielleicht kurz zu mir. Ich arbeite am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich bin da als Arbeitsgruppenleiter für eine Forschungsgruppe, die sich mit Nachhaltigkeitsbewertung und halt eben demokratischer Wirtschaftsplanung beschäftigt. Und der Anspruch dieses Projekts ist halt eben tatsächlich, die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein gutes Leben für alle in planetaren Grenzen oder in ökologischen Grenzen gelingen kann. Und dagegen muss man auch erstmal argumentieren, dass man das nicht will. Ja, also ich glaube, das sollte man schon wollen. Und wir gucken uns daher erstmal nochmal kurz an, was ist überhaupt diese sozial-ökologische Krise, in der wir aktuell stecken und aus der wir notwendigerweise kommen werden. Was sind die Grundlagen dieser kybernetischen und demokratisch-ökonomischen Planung? In Englisch heißt das Cybernetic Democratic Economic Planning und darum verwenden wir jetzt auch den Vortrag über diese Abkürzung CDEP. Ja, das steht für Cybernetic Democratic Economic Planning, kybernetisch-demokratisch-ökonomische Planung. Dann werden wir uns angucken, wie das angewendet werden kann und letztlich noch kurzes Diskussion und Fazit dazu. Ja, die sozial-ökologische Krise. Ich denke, was wir in den letzten Jahren immer wieder und immer stärker sehen, ist, dass nicht bei allen, aber doch bei vielen, auch in bürgerlichen Kontexten, es eine zunehmende Erkenntnis darüber gibt, dass der Kapitalismus die eigentliche Ursache einer eskalierenden globalen, sozialen und ökologischen multiplen Krise ist. Und gleichzeitig trifft aber das auf das Scheitern der ökologischen Modernisierung zu diesem grünen Kapitalismus. Ja, solange war der Green Deal beispielsweise auf EU-Ebene noch ein Thema, das ist politisch weitestgehend tot, seit ungefähr 2-3 Jahren. Und ja, danach reihen sich unterschiedliche Wünsche an, nämlich einerseits natürlich der zur Autoritarisierung. Das ist das, was wir in der AfD sehen. Es gibt den ganz starken Wunsch, ich glaube bei ganz, ganz vielen aus dem bürgerlichen Spektrum, einfach nach einer Gegenwartsverlängerung. Also einfach so weiterzumachen können wie bisher und sei es mit einem E-Auto, ja, aber einfach so weitermachen zu können wie bisher. Und gleichzeitig aber, ich hoffe, verstärkt eben auch in der Linken, aber auch in dem bürgerlichen Milieu die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen. Das Problem ist jetzt, dass eine emanzipatorische Kritik und Utopie in der radikalen, undogmatischen Linken seit langem leider relativ marginal ist und diese Debatte, denke ich, viel zu wenig geführt wird. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, die Gründe sind einerseits, dass es eine relativ starke praktische Ohnmacht gibt, wie man dieser Zuspitzung der multiplen Krisen begegnen könnte, die da tagtäglich auf uns einprasseln. Teils kann es aber auch daran liegen, denke ich, dass es häufig zu beobachten, dass es eine Fehlinterpretation dieses Bilderverbots aus der kritischen Theorie gibt. Also das heißt, dass man glaubt, man dürfte sozusagen keine konkreten Utopien denken, weil das ja diese Auspinselei sei, die beispielsweise Adorno und Horkheimer dort kritisiert haben. Da würde ich sagen, es stimmt so nicht. Denn es geht eben nicht um eine Auspinselei, sondern um was es geht und was fehlt, ist konkrete, kategoriale, also kategoriell unterschiedliche, utopische Möglichkeiten von anderen Gesellschaftsformen und Ökonomien. Darüber geht es explizit nachzudenken und auch offensiver zu kämpfen. Viele von den gegenwärtigen eher, naja, so linksliberalen Debatten, die verweisen interessanterweise ja eigentlich immer nur in der Vergangenheit. Also zum Beispiel hat Ulrike Habermann mit dieser Kriegswirtschaftsplanung relativ viel Anklang gefunden, so im linksliberalen Milieu. Das sind aber alles Ansätze von zentraler Planung und vor allem sind sie deshalb linksliberal oder eher bürgerlich, weil zum Beispiel an Privateigentum, an Produktionsmitteln, an Kapitalakkumulation, Geld oder Lohnarbeit weiter festgehalten wird. Dann auf der anderen Seite würde ich sagen, beobachten wir ja gerade generell ein Erstarken von autoritären linken Strömungen, ja, von K-Gruppen etc. pp. Und die greifen vor allem realsozialistische ökonomische Modelle der autoritären und zentralistischen Kommandowirtschaften, also die der Sowjetunion und der DDR auf. Ich sage explizit Kommandowirtschaften, weil man könnte sagen, das waren ja eigentlich Planwirtschaften. Das stimmt aber so nicht ganz, weil dort war tatsächlich irgendwie immer ein Plan tatsächlich gegenwärtig, ja, also den gab es formal. Aber eigentlich waren diese Ökonomien geprägt von einem Kommando, nämlich von einem Kommando eines politischen Apparates sozusagen in die alltäglichen ökonomischen Entscheidungen rein. Und das hat häufig diese Pläne sogar unterminiert und diese Pläne waren vergleichsweise bedeutungslos. Ja, und andererseits gibt es von diesen Gruppen auch positive Bezugnahmen auf aktuelle Formen von so Marktsozialismen, die aber auch relativ autoritär strukturiert sind, wie in China. Deshalb autoritär, weil sie sowohl die autoritären Elemente des Kapitalismus mit den autoritären Elementen des Sozialismus vereinen. Und die Ökonomien der DDR oder der Sowjetunion, die haben ja auch diese beiden Elemente, autoritärer Kapitalismus und autoritärer Sozialismus, aufgewiesen. Seit dem Ende der 1980er Jahre, also das heißt sozusagen mit dem Scheitern eben dieser Realsozialismen, haben sich aber Debatten um alternative ökonomische Modelle rausgebildet und ein spezifischer Strang hat sich dort um den Begriff der demokratischen Wirtschaftsplanung oder demokratischen Planwirtschaft, im Englischen als Democratic Economic Planning, DEP, herausgebildet. Und ungefähr seit den 1990er Jahren gibt es da verstärkte Debatten um moderne Modelle davon, die auch mit Computermodellen oder algorithmisch halt hinterlegt sind. Aber wenn man jetzt mal wirklich detailliert zurückgehen würde, diese Debatten, die gibt es bereits seit den 20er Jahren. Selbst in den 20er Jahren wurde in den Niederlanden von autonomen kommunistischen Gruppen oder in der Sowjetunion schon über solche Formen kybernetischer Planung nachgedacht. Es gab auch in der DDR tatsächlich in den 60er Jahren, in der Spätphase von Ulbricht, so einen Hang in der DDR zu kybernetischer Planung. Man muss aber verstehen, dass das quasi immer nur ganz verkürzte Ansätze waren und vor allem, dass es ganz, ganz viele technische Möglichkeiten in dem Kontext dort nicht gab. Die Gemeinsamkeiten aller dieser Democratic Economic Planning Modelle ist, dass eben dieser primäre Allokations-, also der Verteilungs-, Zuweisungs- und Organisationsmechanismus von Produktion und Reproduktion eben nicht der Markt regeln soll, sondern eine wie auch immer geartete Form von einer demokratisch organisierten Wirtschaftsplanung. Und das heißt in der Regel, aber eben in unterschiedlicher Ausprägung, je nach Modell, dass die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln und die Selbstverwaltung der Betriebe wesentliche Bestandteile dieser Modelle sind, dass die demokratische Koordination zwischen unterschiedlichen Einheiten und Ebenen eben ganz bewusst und nicht durch sozusagen so eine anonyme Marktkraft vonstatten gehen soll und dass wir vor allem über demokratische Verfahren konkrete Richtungsentscheidungen treffen. Also was wollen wir überhaupt produzieren und in was wollen wir investieren? Und auf diesen Debatten baut unsere kybernetisch-demokratische Planung, also dieses Modell, was Jakob Heyer und ich uns in den letzten Jahren ersonnen haben, auf. Es ist also de facto von der Sache her nicht was komplett Neues, aber es ist, ich denke, eine sehr elaborierte Art und Weise, über solche Modelle nachzudenken, nämlich Modelle, die halt eben demokratisch sind, die nicht autoritär sind und aber in unserem Fall auf technologisch und wissenschaftlich ziemlich weit fortgeschrittene und aktuelle Methoden zurückgreifen können und wir damit auch so einer tatsächlichen kybernetischen Wirtschaftsplanung, die nicht nur ein gutes Leben, sondern das halt eben auch innerhalb dieser planetaren ökologischen Grenzen, die man aktuell wesentlich besser verstehen kann, als es früher der Fall war, uns annähern können. Jetzt ist ganz wichtig zu sagen, diese kybernetisch-demokratisch-ökonomische Planung ist ein ökonomisches Werkzeug, ja, das ist ein Tool für emanzipatorische und solidarische Gesellschaften. Nämlich Gesellschaften, welche eine individuelle mit einer gesellschaftlichen Freiheit und Verantwortung vereinen wollen. Es ist aber auch eine Übergangslösung, also wir können ja eben nicht diesen Fluchtpunkt, eine Utopie heute schon ausmalen, sondern wir müssen ja im Heute anfangen zu denken und schauen, okay, wie könnten solche Transformationen aussehen, Also wenn wir darüber reden, wann das hier irgendwie eine Rolle spielen sollte, reden wir nicht über Fluchtpunkte, über utopische Fluchtpunkte, über den Kommunismus in Anführungsstrichen, sondern wir reden tatsächlich über einen bestimmten Zeitpunkt oder mehrere Zeitpunkte auf dem Weg dahin. Ja, also wir reden über eine sozial-ökologische Transformation und darum wird dieses Modell auch nicht genau so aussehen über 100 Jahre, sondern dieses Modell könnte ganz unterschiedliche Ausprägungen annehmen, je nachdem, wo wir sozusagen in diesem Entwicklungsprozess sein sollten, sollte dieser Entwicklungsprozess denn jemals beginnen. Also es ist nicht der Fluchtpunkt einer kommunistischen Utopie und es ist auch nicht das Gesellschaftsmodell selbst. Ja? Wir verhandeln hier kein Gesellschaftsmodell. Ihr werdet das sehen, es geht hier weniger um politische Institutionen oder die Akteure oder Subjektkonstitutionen oder sowas, sondern es ist tatsächlich ein ökonomisches Werkzeug, welches sich denkbar unterschiedliche emanzipatorische Gesellschaften aneignen können. Dass das so ist, hat einen ganz wesentlichen Grund, nämlich dass ein, was nicht passieren darf, nämlich das, was im Kapitalismus passiert ist, dass das ökonomische System, dass das ökonomische Modell nämlich zur Totalität wird, also das ökonomische System darüber bestimmt, wie diese gesellschaftlichen Verhältnisse aussehen. Ja. In der kybernetischen Planung muss es so sein, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse darüber bestimmen, wie die ökonomischen Mechanismen aussehen, ja, und man nicht sozusagen dieser abstrakten Macht von Kapital und Wert unterworfen ist. Ja, wenn man sich die ökologische oder die sozialökologische Krise besser gesagt nochmal so ein bisschen anschaut, dann kann man darüber sehr lange sprechen, aber ich denke, es verdichtet sich eigentlich in so einer Grafik wie hier relativ gut. Also diese planetaren Grenzen, ja, diese ökologischen Grenzen, die kann man so als relativ konstant annehmen. Das wären jetzt beispielsweise die 1,5 Grad oder so, ne? Also da gibt es ja unterschiedliche planetare Grenzen. Das stimmt so nicht ganz, alles sehr vereinfacht, ne? Aber die kann man so als ungefähr konstant annehmen. Und was halt eben passiert ist, ist, das sind quantitative Daten, die dahinter stehen, ne? Aber eben mal so schematisch qualitativ abgebildet, dass wir insbesondere seit den 1950er Jahren ein exponentielles Wachstum von der Waren- und Güterproduktion wahrnehmen. Also das ist einfach die Kurve des globalen Bruttoinlandprodukts. Dann haben wir ein exponentielles Wachstum von ökologischen Auswirkungen und Ressourcennutzung halt eben über diese planetaren Grenzen hinweg. Und das ist genau die multiple ökologische Krise, die wir derzeit erleben oder schon länger erleben. Aber auf der anderen Seite ist der Grad gesellschaftlicher Bedürfnisbefriedigung. Was zählt da drunter? Das kann man messen zum Beispiel über diesen Human Development Index. Da zählen so Sachen drunter wie Versorgung mit Nahrungsmitteln, haben alle ein Dach über dem Kopf, Bildung, ja, also solche Geschichten. Wenn man sich das anguckt, steigt das aber nur linear. Also es verbessert sich scheinbar schon. Lebensbedingungen verbessern sich weltweit, das mag sein. Aber halt eben ganz unverhältnismäßig tatsächlich zur Produktion von Waren und zur ökologischen Zerstörung. Und dass das so ist, also dass das genau so aussieht, ist gar kein Zufall, sondern letztlich das hier, ja, also diese Produktion von Waren und Gütern, das ist ja nichts anderes als der Tauschwert. Und das hier unten könnte man sagen, ist der Gebrauchswert. Und Kapitalismus heißt ja letztlich die Herrschaft von Tauschwert über Gebrauchswert. Es geht darum, Tauschwerte zu produzieren. Und darum sieht diese Kurve genau so aus, dass dann mit Gebrauchswerte produziert werden. Das ist sozusagen eher ein notwendiger, aber eher eben Nebeneffekt. Und darum sieht das hier so aus. So, was müsste jetzt in einer sozial-ökologischen Transformation so relativ technisch gesehen passieren? Eine sozial-ökologische Transformation müsste ungefähr so aussehen. Also was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass wir halt eben mit den ökologischen Auswirkungen und der Ressourcennutzung unter diese planetaren Grenzen kommen. Das heißt letztlich eben die Erde nicht zu zerstören und halt eben nachhaltig unsere Lebensbedingungen zu sichern. Auf der anderen Seite wollen wir ja aber, dass sich gesellschaftliche Bedürfnisse, weil wir reden ja hier über globale Kontexte, nicht Deutschland, ja, global, wollen wir, dass sich gesellschaftliche Bedürfnisse besser befriedigen lassen, als sie das aktuell tun. Wir wollen ja idealerweise, dass alle vielleicht nicht genauso leben können wie wir, aber doch zumindest annähernd profitieren können von Modernisierung und so gewisse Mindeststandards global erfüllt sind. Ob das dann exakt so aussieht, diese Kurve, oder ob die ein bisschen flacher ist, sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist aber eins, wenn das so ungefähr von dieser Konfiguration her sein soll, muss dennoch die Produktion von Gütern oder Dienstleistungen sinken, weil wir wissen, wir können nicht absolut diese Entkopplung hinbekommen von der Produktion zu den ökologischen Auswirkungen. Die Produktion von Gütern oder Waren muss sinken. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja ein Widerspruch, wie soll die gesellschaftliche Bedürfnisbefriedigung steigen, wenn auf der anderen Seite die Warenproduktion sinkt? Das ist erstens eine Verteilungsfrage und zweitens kommt es ja auch darauf an, was produziert wird. Das erste Beispiel wäre das gesellschaftliche Bedürfnis nach Mobilität. Kann man natürlich sehr, sehr gut mit einem Auto befriedigen und dabei die Erde komplett zerstören. Oder man kann das auch mit dem öffentlichen Nahverkehr befriedigen und dabei die Erde nicht zerstören. Das ist eine Frage des Wies. Es geht jetzt aber letztlich in dieser demokratischen Planung, also das heißt in dieser Vermittlung von Produktion, Reproduktion und diesen sozialen und ökologischen Grenzen, eigentlich, also die eigentliche Challenge, ja, die eigentliche Schwierigkeit ist, dass es darum geht, praktikable Wege zu identifizieren, welche und wie viele Ressourcen wir eigentlich durch welche wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Praktiken, also wie wir produzieren, mit welchen Technologien wir produzieren, also welche und wie viele Ressourcen wir wie nutzen, um welche gesellschaftlichen Bedürfnisse nachhaltig zu befriedigen. Diese Frage müssen wir letztlich beantworten. Erste Anhaltspunkte können uns darauf geben, dass es einerseits halt diese Entkopplung braucht von den gesellschaftlichen Bedürfnissen, das heißt also vielleicht auch der Steigerung von gesellschaftlicher Bedürfnisbefriedigung, von einer immer weiter steigenden materiellen Produktion. Das ist die erste Entkopplungsdimension. Und das kann man auch Suffizienz oder die Effektivität von Produktion. Die zweite Entkopplungsdimension, das ist eher eine technische, ist, dass wir diese dann suffiziente, also meinetwegen geringere Produktion, aber auch entkoppeln müssen von steigenden sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen. Also sie muss besonders effizient auch sein. Sie muss suffizient, muss effektiv und effizient sein, um diese zwei Entkopplungen halt eben hinzubekommen. Man kann aus solchen Überlegungen auch Definitionen entwickeln oder Kriterien entwickeln, was wir eigentlich mit sozialer, ökologischer oder ökonomischer Nachhaltigkeit meinen. Ich würde sagen, soziale Nachhaltigkeit heißt die langfristige globale Befriedigung von gesellschaftlichen Bedürfnissen, ja, also ein selbstbestimmtes und gutes Leben als Zweck der ganzen Veranstaltung. Das ist soziale Nachhaltigkeit. Ökonomische Nachhaltigkeit ist, dass wir Technologien und Wirtschaftsstrukturen haben, die so effizient, effektiv und gerecht sind, dass sie es uns überhaupt ermöglichen, soziale Nachhaltigkeit innerhalb von ökologischer Nachhaltigkeit zu erreichen. Also das heißt, die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse in ökologischen Grenzen zu erreichen. Und die ökologische Nachhaltigkeit, das ist ja relativ bekannt, das ist halt eben, dass die Stabilität unserer Umwelt, das heißt unsere Reproduktionsgrundlage, gewährleistet ist, also letztlich, dass wir innerhalb von planetaren und regionalen ökologischen Grenzen bleiben. Das wäre also der Anspruch. Jetzt tauchen wir mal ein in so ein paar Grundlagen der kybernetisch-demokratischen Wirtschaftsplanung. Wir fangen mit dem ersten Wort an, Kybernetik. Was heißt eigentlich Kybernetik? Also die Kybernetik ist prinzipiell erstmal so eine Wissenschaft der Regelung und Steuerung von Systemen. Und dabei bedient man sich bestimmter Feedbackschleifen und Analysen oder Modellierungen von, wie solche Systeme zu verstehen sind und wie man sie steuern kann. Ja, und Ökonomien sind letztlich auch, sehr vereinfacht gesprochen, relativ komplexe und dynamische Systeme, wo man viel miteinander verflochtene Akteure hat, die voneinander abhängen. So, man kann sich so eine kybernetische Schleife zum Beispiel so vorstellen, das kommt auch so ein bisschen aus der Ingenieurswissenschaft, ja, diese Kybernetik. Man gibt halt ein bestimmtes Ziel vor und dann gibt man sozusagen einen Input in dieses System rein und dieses System produziert dann irgendwie einen bestimmten Output. Dann misst man, was war sozusagen der Output von dem, was wir getan haben und guckt dann halt eben, okay, wie müssen wir unseren Input ändern, damit am Ende das rauskommt, was wir halt wollen. Und das ist der Unterschied auch zwischen einer Steuerung und einer Regelung. Man könnte so ein bisschen sagen, was eine Kommandowirtschaft ist, das ist das Deterministische. Die hat nämlich zum Beispiel solche Feedbackschleifen nicht, sondern die Kommandowirtschaft sagt einfach, das muss so sein. Und da gibt es auch diesen Witz, wie kommt ein sowjetischer Elefant durch ein Nadelöhr? Der muss einfach. Und so war tatsächlich eine Sowjetökonomie sehr lange politisch auch strukturiert. Der muss einfach da durch. Ne? Und dann müssen sich alle Gedanken machen. Und wenn sie sich nicht genug Gedanken gemacht haben, dann werden sie abgesetzt oder erschossen. Das wollen wir natürlich nicht. Darum sind solche Feedbackschleifen ganz, ganz wichtig. Ja? Also diese Systeme müssen adaptiv sein, weil wir können ja auch gar nicht alles wissen, sondern es werden ganz viele Dinge passieren, die sich unserer Kontrolle komplett entziehen. Man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen, ja, so eine kybernetische Feedbackschleife wäre, wenn ich jetzt einfach nur steuere, also einfach nur Kommando reinsteuere, dann wäre das wie, wenn ich mit meinem Finger meine Nase treffen will, aber mit Augen zu. Also sobald das alles ganz klar ist und ruhig ist und so, werde ich das vielleicht schaffen. Aber sobald irgendwas meinen Finger ablenkt, wäre es gut, die Augen aufzumachen, um zu sehen, wie viel ich eigentlich daneben bin und was für Gegenmaßnahmen ich ergreifen müsste, um sozusagen den Finger auf die Nase zu bekommen. Man kann also Wirtschaften in einer gewissen Weise modellieren und simulieren und das ist halt eben ganz wichtig für diese Wirtschaftsplanung. Das ermöglicht eben Ressourcenflüsse, aber auch Auswirkungen, aber auch politisch-technische Maßnahmen zu antizipieren, also auch vorherzusehen und zum Beispiel zu gucken, was würde denn passieren, wenn wir Folgendes tun, ja? Also Strategien anzupassen und zu entwickeln. Und natürlich mit einer modernen Datenverarbeitung und Erfassung oder KI kann man da sehr, sehr viel machen. Ich werde dann später noch mal kurz in der Software zeigen, wie solche Abbildungen tatsächlich machbar sind. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass es so unterschiedliche kybernetische Experimente schon immer mal gab, also auch in der Sowjetunion oder DDR gab es Überlegungen, das waren aber immer Überlegungen und die sind letztlich daran gescheitert, dass es halt eben eine Kommandowirtschaft, vor allem aber autoritäre Systeme waren. Eine Partei hatte immer Angst, dass quasi so Wissenschaftler dann sozusagen die Macht übernehmen und darum wurden solche Projekte nie konkret umgesetzt oder weitergedacht. Am nächsten dran war vielleicht das Projekt Cybersyn in Chile in den 60er Jahren. Das wurde aber durch eine US-Intervention, also quasi die Ermordung von Allende, vorzeitig beendet. Ob es jemals funktioniert hätte, sei dahingestellt, höchstwahrscheinlich nicht, weil auch viele technische Mittel damals einfach nicht gegeben waren. Aber das war vielleicht so mit am nächsten dran an historischen Beispielen. Es gibt auch noch Ansätze in Jugoslawien in den 80er Jahren, aber die waren sehr marktsozialistisch. Das hatte mit Kybernetik dann nicht mehr so viel zu tun. Jetzt könnte man ja auch sagen, dass Märkte ja quasi mit Geld auch so quasi kybernetische Systeme sind. Ja? Also auch hier hat man Preise, die irgendwelche Informationen beinhalten sollen. Und die geben dann gewisse Feedbacks, die regulieren ökonomische Systeme. Leider funktioniert das aber nicht so wirklich, weil das letztlich eben immer an der Strukturlogik des Kapitalismus scheitert. Das hatten wir eingangs kurz gesehen, was das heißt, ist Herrschaft von Tauschwert über Gebrauchswert, also dieser Fetisch sozusagen des Werts und seiner Akkumulation. Also daran scheitert das, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, das hat MFG ja schon viel dazu gemacht. Es scheitert aber auch vor allem daran, dass monetäre Preise, also Euro, uns eigentlich gar nichts sagt über konkrete soziale oder ökologische Verhältnisse. Ein Euro kann alles Mögliche sein, aber man wird nie aus einem Euro rauslesen können, wie viel Rohstoffe oder sowas irgendwann mal wo gefördert wurden oder wie viel Arbeitszeit da drin steckt oder so. Ne? Also all diese Information ist ja in Geld nicht aussagekräftig vorhanden. Was bräuchte es jetzt also in so einer kybernetisch-demokratischen ökonomischen Planung? Es gibt eigentlich zwei Ebenen. Es gibt nach wie vor eine zentrale Ebene. Da kann man sagen, das ist so eine Top-Down-Ebene, also eher so eine, ich sag mal, makroökonomische Ebene. Und das ist die Ebene der primär politischen Planung und Steuerung. Also hier geht es darum, dass wir gemeinsam über politische Systeme demokratische Debatten führen und dann auf Grundlage von bestimmten gesellschaftlichen Bedürfnissen, die wir uns gerne erfüllen wollen, und beispielsweise wissenschaftliche Analysen, zum Beispiel über 1,5-Grad-Ziele, ne, oder wie viel CO2 uns überhaupt noch zur Verfügung steht, also auf so einer Basis quasi allgemeine Prioritäten festlegen, allgemeine Entwicklungsrichtungen, Investitionen. Wollen wir mehr Kindergarten, brauchen wir mehr Transport? Also so ganz grobe Entwicklungsrichtungen, sind wir der Meinung, 1,5 Grad ist okay oder könnten es auch 2 sein oder dürfen es vielleicht doch nur 0,5 sein? Ja? Also solche großen makroökonomischen politischen Entscheidungen werden auf dieser Ebene gefällt. Und dann ist es aber ganz wichtig, und das ist der Unterschied zu jeder Form der Kommandowirtschaft, dass es eine viel wichtigere eigentlich noch für den Alltag, vor allem viel wichtigere Ebene, einer dezentralen, mikroökonomischen, primär marktähnlichen, also was wir gleich sehen werden, sieht wirklich nach Märkten aus, das sind aber eigentlich keine, Planung und Koordination gibt. Und die hat zum Ziel, dass man iterativ, es ist kein klares so lang geht, sondern es wird sich immer vor und zurück bewegen, ein bisschen anpassen. Also eine iterative, dezentrale und parametrisch, was wir damit meinen, gucken wir gleich, Planung und Koordination in der Alltagspraxis gibt. Und die muss zum Ziel haben, dass Betriebe und Individuen, also das heißt Unternehmen im Alltag, aber auch wir im Alltag so selbstbestimmt wie möglich unter eben den gegebenen lokalen und ja ganz unterschiedlichen spezifischen Bedingungen handeln können. Also das schreibt uns kein Parteiapparat oder kein Fünfjahresplan vor, was wir tagtäglich zu tun haben. Man kann auch so ein bisschen diese Priorisierung oder so diese Verhältnisse vielleicht so fassen, was könnte der Zweck der ganzen Veranstaltung sein oder wo ist sozusagen mit Marx gesprochen, dieses Reich der Freiheit, ja, wäre die disposable time, also die frei verfügbare Zeit. Care wird eine ganz wesentliche Rolle spielen, die ist aber gleichzeitig auch sehr stark Notwendigkeit und Mittel-Care-Arbeit, ja, Pflege und Fürsorge. Die Güterproduktion ist schon sehr, sehr stark eher eine Notwendigkeit und Mittel und die sozialen und planetaren Grenzen wiesen sehr, sehr stark das Reich der Notwendigkeit, weil es halt eben da doch sehr stringente Limits gibt von beispielsweise, wie viel Ressourcen wir nutzen. Also, was es halt eben braucht, und das ist so ein bisschen der Kern, auf den das Ganze hinausläuft, ist, man braucht eine Steuerung und aber auch Regelung für die Koordination zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Entitäten, also zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Betrieben und Regionen und so weiter. Man braucht aber vor allem auch eine Konvergenz, also das heißt, dass diese Makro- und Mikroebene sozusagen in die gleiche Richtung läuft, ja, und nicht die Makropläne oder beziehungsweise diese politischen Entscheidungen in eine ganz andere Richtung laufen als die mikroökonomische oder die tatsächliche Realität im wirtschaftlichen und sozialen Alltag. Jetzt ist aber das Problem, für all diese unterschiedlichen Faktoren, die da eine Rolle spielen, gibt es keinen gemeinsamen Maßstab, weil es ja um ganz unterschiedliche und nicht miteinander vergleichbare, also inkommensurable Sachen geht. Also man kann jetzt Hunger nicht mit Biodiversität verrechnen. Man kann auch Bildung nicht mit Klima verrechnen oder so. Man kann jetzt natürlich anfangen, das wird auch im Kapitalismus gemacht, dass man sagt, wir monetarisieren das alles. Wir sagen, Biodiversität ist so und so viel Euro wert und Bildung ist uns so und so viel Euro wert. Und dann verrechnen wir das irgendwie, ja, okay. Aber man kann mit Bildung kein Klima kaufen. Man kann auch mit Klima keine Bildung irgendwie ersetzen. Diesen einen gemeinsamen Maßstab, dass es den gäbe, beispielsweise in Form von Geld, davon muss man sich leider verabschieden. Und das macht die Sache halt eben auch ein bisschen kompliziert, sondern was wir brauchen und was letztlich erforderlich ist, ist einerseits eine differenzierte und multikriterielle, aber andererseits auch eine komplexitätsreduzierende Systematik, damit wir damit überhaupt im Alltag noch klarkommen, von diesen unterschiedlichen Aufwendungen und Kosten. Und genau dafür führen wir was ein, was sich Tokens nennt. Und diese Tokens, die gehen zurück auf ein Argument von Marx, Kapitalband 3 mit Theaterticket. Wer Lust hat, kann das gerne mal nachlesen. Da wurde das quasi schon so ganz leicht angedacht. Diese Tokens sind eine Repräsentation der sozialen und ökologischen Kosten und Auswirkungen von Produktion und Konsumtion. Aktuell arbeiten wir mit 3 Tokens. Der eine ist der Rohstoffverbrauch, RMC genannt, ja, RMC, Raw Material Consumption. Der Klimafußabdruck, CF, also Climate Footprint. Und W, Work, für Tätigkeit. Diese Tokens sind eine Art virtuelle Währung, aber sie sind kein Geld. Und das liegt daran, dass die Tokens halt eben keinen abstrakten Wert darstellen. 1 Euro ist völlig abstrakt. Der kann alles Mögliche bedeuten. Ein Token bedeutet aber, dass irgendwann, irgendwo in dieser Produktionskette mal zum Beispiel 1 Kilogramm CO2 emittiert wurde. Und das ist konkret messbar. Das ist nicht abstrakt. Das ist ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass Tokens nicht zirkulieren können. Also es gibt sozusagen keine Finanzwirtschaft oder so mit Tokens. Es gibt keine Geldzirkulation in dem Sinne mit diesen Tokens. Vor allem können diese Tokens, wenn sie bei Betrieben landen, aber nicht akkumuliert werden von diesen Betrieben und sie können auch nicht privatisiert werden. So Akkumulation und Privatisierung von Kapital, was sozusagen das Entscheidende ist für den Kapitalismus, kann dort nicht passieren und diese Tokens können auch nicht getauscht werden. Darum gibt es auch keinen Tauschwert in diesen Tokens. So, was sind jetzt die Tokens genau? Das gucken wir uns dann später in der Anwendung an. Aber es geht ja letztlich darum, überhaupt erstmal zu gucken, wie kann man jetzt so eine Ökonomie abbilden? Oder wie könnte man so eine Ökonomie abstrakter begreifen? Dafür habe ich mal 3 Bilder mitgebracht. Und ja, meine Frage an euch wäre, was haben diese 3 ökonomischen Prozesse gemeinsam? Also Autoproduktion, irgendeine Chemiefabrik und eine Bäckerei. Also es werden irgendwie Ressourcen verbraucht, Energie, Materialien gehen da rein und raus, ja. Arbeitskraft geht rein, darauf kommen BWLer in der Regel nicht, wenn ich diese Bilder zeige. Weil das ist ja, wenn man so eine Fabrik sieht, da sind ja nur Roboter. Wo ist denn da die Arbeitskraft? Jeden, der da schon mal was davon gehört hat, ist natürlich klar, dass die inkorporiert ist, Arbeitskraft verdinglicht ist in diesen Robotern, weil irgendjemand muss die Roboter auch mal produziert haben. Es waren vielleicht auch Roboter, aber die Roboter, die Roboter produzieren, die musste irgendwann mal jemand händisch fertigen. Und man kann also Ökonomien, irgendwelche Produktionssysteme, jetzt so ganz verallgemeinert so verstehen. Also man kann sich das so vorstellen, ja, also es gehen so sogenannte Elementarströme, also so Arbeit, Rohstoffe, natürliche Ressourcen gehen so in System rein. Dann passieren ganz viele unterschiedliche Sachen damit. Und am Ende kommen wieder bestimmte Stoffe, eben zum Beispiel in Form von Produkten, die wir da produziert haben, aber halt eben Emissionen raus. Und das kann man noch weiter verallgemeinern, nämlich, dass so eine Ökonomie aus einer ganzen Reihe von Verfahren oder Prozessen besteht. Und diese Prozesse haben Inputs und Outputs. Und diese Inputs können zum Beispiel Energie und Materialien sein, diese Outputs sind Produkte und Emissionen. Und wir brauchen aber auch zum Beispiel Arbeit, die da halt eben reingeht. Jetzt haben aber diese Prozesse auch Auswirkungen, nämlich soziale, ökologische und ökonomische Auswirkungen, beispielsweise in Form auf die planetaren Grenzen oder auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse. Also das heißt, diese Produktionssysteme, die umfassen physikalische und soziale Interaktion so eines gesellschaftlichen Stoffwechsels. Letztlich kann man alles, was sich quasi in solchen Inputs und Outputs abbilden lässt, in solchen Prozessen auch modellieren und nachbilden. Und dafür steht uns eine Methode und ein Tool zur Verfügung, auch heute schon. Ein Teil der Entwicklung habe ich dazu auch beigetragen. Man kann also sagen, es gibt sozioökonomische Inputs, es gibt diese Stoff- und Energieströme, die man sozusagen da durchschickt und es gibt halt eben diese sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen. Und mit einem Tool, was angelehnt ist an die Ökobilanzierung, wer das schon mal gehört hat, kann man letztlich genau das messen. und nachbilden. Uns stehen aktuell in Software und Datenbanken ungefähr 30.000 solcher Abbildungen zur Verfügung von so ziemlich allen relevanten ökonomischen Prozessen der stofflichen Güterproduktion, leider nicht der Dienstleistungen aktuell, in diesen Datenbanken. Und wir haben bis zu 100 qualitative und quantitative Indikatoren von Gender Pay Gap, Arbeitsbedingungen, Landfußabdruck, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, Toxizität, Biodiversität und so weiter. Also man kann mit sehr, sehr vielen Indikatoren sozusagen messen, welche Auswirkungen diese Systeme haben. Und das ist aber nicht nur ein Tool, mit dem man das messen kann, sondern das ist auch ein Tool, mit dem man letztlich Betriebe dazu in die Lage versetzen kann, sich selbst zu koordinieren, indem sie sehen, wie eigentlich diese Ökonomie aussieht und wo bestimmte Inputs und Outputs anfallen. Also wo man auch ohne sozusagen monetäre Märkte sehen könnte, wer produziert eigentlich was und mit wem könnte ich mich vernetzen. Also es gibt eine Software, mit der kann man das sehr gut machen und tatsächlich kann man all diese Inputs und Outputs von bestimmten Produktionsprozessen wirklich abbilden, auch mit ihren sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen und damit quasi so komplette globale Wertschöpfungsketten auch nachbilden. So, jetzt ist das Problem. Also es gibt planetare, ökologische und gesellschaftliche Grenzen von Produktion. Zum Beispiel ja Klima. Da gibt es jetzt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche ökologische Indikatoren, die dort irgendwie eine Rolle spielen, aber, und da tauchen wir jetzt mal nicht zu weit ein, man kann aber aus den Erdsystemwissenschaften das relativ stark verdichten, nämlich auf drei Indikatoren. Der erste ist eben dieser Rohstoffverbrauch, also dieser erste Token, und da weiß man, dass ungefähr 5 Tonnen pro Kopf pro Jahr an Rohstoffverbrauch. Und da zählen jetzt alle Rohstoffe rein, die bewegt wurden, gefördert wurden und so weiter. Das kann man nachvollziehen. Mit diesen Methoden kann man das berechnen. Ungefähr 5 Tonnen Rohstoffverbrauch gelten als nachhaltig. Weil man weiß, wenn mehr Rohstoffe verbraucht werden, dann belastet das Biodiversität, dann wird da mehr Land genutzt, mehr Wasser genutzt. Und all diese verschiedenen ökologischen Indikatoren hängen auf eine gewisse Weise mit diesem Rohstoffverbrauch zusammen. Und man weiß, ungefähr 5 Tonnen pro Kopf pro Jahr sind nachhaltig. Ungefähr 1 Tonne CO2-Äquivalente pro Kopf pro Jahr ist nachhaltig für diesen Klimafußabdruck. Das heißt einfach, wenn man das macht, dann kommt man ungefähr auf diese maximal 1,5 Grad. Und man könnte auch sagen, eine bestimmte Menge an Tätigkeiten, vielleicht nicht mehr Arbeit, ja, aber Tätigkeiten, die wir leisten, könnte man sich auch als gesellschaftlich darauf einigen. Das wäre irgendwie nachhaltig. Diese 2350 Stunden pro Kopf pro Jahr, das ist einfach nur die Arbeitszeit, die aktuell in Deutschland bezahlt und unbezahlt geleistet wird. Ob das mehr oder weniger sein soll in Zukunft, darüber können wir ja demokratisch entscheiden, weil genau das sind nämlich diese Parameter, die wir für diese parametrische Regelung von so einer Ökonomie uns anschauen können. Und die werden sich ändern. Also schaut nicht auf diese Zahlen 5, 1 und 2350, die werden sich ändern, weil was ja auch immer wieder passiert ist, ist, dass man festgestellt hat, Mist, uns stehen eigentlich viel, viel weniger CO2-Emissionen zur Verfügung. Und auch später werden wir das vielleicht mal haben, dass sich diese CO2-Emissionen, die wir überhaupt noch nachhaltig zur Verfügung haben, halt ändern. Es halt eben nicht 1 Tonne ist, sondern vielleicht nur 1,5 oder vielleicht doch 2, wenn sich die ökologische Krise ein Stück weit entschärft hat. Auch darüber, wie viel Arbeitszeit wir leisten wollen, darüber müssen wir natürlich demokratisch entscheiden. So lassen sich so ein bisschen wissenschaftlich, politisch, lassen sich quasi diese Token-Indikatoren, diese Größen halt, diese Budgets daraus ableiten. Und jetzt ist aber die große Frage, wie weist man jetzt diese Budgets unterschiedlichen Dingen zu? Wie viel CO2 soll okay sein für ein ÖPNV beispielsweise? Das kann man nicht einfach machen, man kann das nicht zuweisen, weil dann müsste man nämlich wieder anfangen, zentralistisch zu planen und zu sagen, du darfst genau so und so viel essen und so viel fahren und müsste das alles quasi so kategorisch irgendwie vorgeben. So, wie macht man das jetzt? Das ist die große Frage. Und genau das macht letztlich diese kybernetische Planung mit einem, denke ich, relativ smarten Ansatz. Wir sehen jetzt gleich so ein Flussbild und in diesem Flussbild sind alle schwarzen Pfeile Dienstleistungen und Güter und alle blauen Pfeile sind halt eben diese Tokens. Es gibt also Rohstoffverbrauch, Klimafußabdruck und Tätigkeit. Und wir haben jetzt gesehen, also es gibt sozusagen so gesamtweltweit, kann man sagen, für diese komplette Ökonomie halt eben eine bestimmte Menge an Material, Ressourcenverbrauch, der nachhaltig ist, CO2-Verbrauch und so weiter. Und wenn man das teilt, also wenn man das teilt durch die Anzahl von Personen, kommt man auf diese Pro-Kopf-Größen. Nicht schwer. Man kann das so machen, muss man aber nicht. Man kann es auch anders berechnen. Aber auf Pro-Kopf ist es immer am relativ zugänglichsten. Und diese sozusagen Größen, also dieses Gesamtbudget von Ressourcen, Klima und sozialen Aspekten oder von Tätigkeit, die müsste man jetzt verteilen auf, ich sag mal, 5 wesentliche ökonomische Sektoren. Und wie wir die verteilen, das entscheiden wir als Gesellschaft demokratisch. Und diese 5 Sektoren wären ein universelles, individuelles Basisbudget oder man könnte ganz vereinfacht sagen, ein Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen an sozusagen Klima, Ressourcen und Arbeitszeitverbrauch. Und das bekommt man sozusagen einfach als Individuum auf dem Konto, monatlich, jährlich, wie auch immer. Dann müssten wir bestimmte Reserven bilden. Reserven für Unsicherheiten zum Beispiel oder Reserven, wenn wir tatsächlich für Krisen, Klimakrisen oder so Reserven schaffen wollen. Reserven in Form von ja, Wasser oder Brot oder so. Dann gibt es einen ganz großen Sektor, vielleicht der größte, der universellen öffentlichen Dienstleistung. Das wäre alles, was reinzählt unter Gesundheitssysteme, Schulen und so weiter. Die wären so gebaut, wie eine Gesellschaft sie braucht. Man muss de facto jetzt nicht von seinem individuellen Budget, von seinem Grundeinkommen beispielsweise ein Krankenhaus bezahlen oder so. Dann gibt es aber auch bestimmte Dienstleistungen, insbesondere Care- und Pflegearbeit, die man nicht institutionalisieren kann. Beispielsweise das Betreuen von einem Kleinkind zu Hause. Auch das verbraucht ja Ressourcen und muss sichtbar gemacht werden und muss sozusagen auch Ressourcen allokiert bekommen. Weil zum Beispiel jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, eine Windel ist ja auch verbunden mit gewissen Arbeitszeit und Ressourcenverbrauch. Und ganz wichtig, Investitionen, nämlich für alle Sachen, die wir zusätzlich halt eben noch bauen wollen oder um diese Produktion erweitern können. Also es gibt auf jeden Fall diese fünf, ich sag mal so Konsumptionsbereiche oder gesellschaftlichen Konsumptionssektoren und all diese also dieses Konsumptionssystem, könnte man sagen, ist quasi angewiesen auf eine Reproduktion und Produktion. In dieser Produktion würde jetzt angefangen werden zu produzieren. Wie das genau funktioniert, sehen wir gleich. Und was dabei passiert ist, dabei entstehen halt bestimmte soziale und ökologische Auswirkungen, nämlich in Form von Arbeitszeit, die geleistet oder Tätigkeiten, die geleistet werden müssen, CF, ja, dieser Klimafußabdruck und AMC in Form von halt eben des Ressourcenverbrauchs. Und über diese Methode, dieser Modellierung mit einer Software, kann man das relativ genau messen, wie viel Arbeitszeit, Klimafußabdruck und Ressourcen irgendwo anfallen, solange wir von allen Betrieben ungefähr kennen, was bei denen reingeht und was bei denen rausgeht. Die selbst müssen das nicht berechnen, was ihr Klimafußabdruck ist. Aber wenn wir die Informationen darüber haben, zum Beispiel wie viel Strom die verbrauchen oder wie viel Gas die verbrauchen, dann wissen wir, wie viel CO2 die emittieren, weil wir das technologisch einfach kennen. So, jetzt kann man Folgendes machen. Und zwar, wenn man für alle Produkte, die man produziert und für die komplette Menge dieser Produkte, das jetzt einfach mal alle Rohstoffverbräuche, alle Klimaaufwendungen und alle Arbeits- oder Tätigkeitsaufwendungen zusammenrechnet, dann bekommt man ja die gesamtwirtschaftlichen Ressourcen, Klima- und Tätigkeitsaufwendungen, die diese Ökonomie hat. Und jetzt ist ja ganz einfach, naja, wann ist dieses System nachhaltig? Und das ist jetzt die erste kybernetische Schleife, die gleich kommt. Das System ist genau dann nachhaltig, wenn der tatsächlich, also der gemessene Ressourcen-, Klima- und Arbeitszeitaufwendung kleiner gleich dem Soll sind. Genau dann sind wir halt eben innerhalb dieser Budgets und Grenzen. Ist das nicht der Fall, dann müssen wir halt eben adaptieren. Dann müssen wir halt eben dieses Produktionssystem, diese gesellschaftlichen Sektoren anders strukturieren. Das ist die erste kybernetische Schleife. Man misst, guckt, was kommt hinten bei raus. Ist das innerhalb des Solls, innerhalb unserer Budgets? Wenn nicht, müssen wir irgendwas verändern. Jetzt kann man auch noch Folgendes machen. Man kann jetzt auch so relativ ausrechnen, was sind eigentlich... Man würde schnell versuchen zu sagen, es sind Preise, aber es sind keine Preise. Man könnte zum Beispiel berechnen, wenn man ein Produkt, oder besser gesagt die Rohstoffauswirkung eines Produktes hat und das teilt durch das nachhaltige Pro-Kopf-Budget, dann bekommt man ja irgendeine Zahl raus. Zum Beispiel, was weiß ich, ein Handy hat halt eben zum Beispiel 500 Gramm, oder wir sagen jetzt mal vereinfacht, damit es einfacher ist, hat 2,5 Tonnen Rohstoffverbrauch. Das hat es nicht, aber 2,5 Tonnen Rohstoffverbrauch. Und wenn ich 2,5 Tonnen Rohstoffverbrauch habe, dieser gemessenen Produktion für das Handy und 5 Tonnen Budget, dann ist sozusagen der Preis oder diese relativen Produktkosten 0,5. Das gibt mir die Information, wenn ich dieses Handy hole, kaufe und besorge, dann verbrauche ich damit 0,5-fach oder mal sozusagen mein individuelles Budget. Das ist natürlich weniger, weil wir wissen, es sind nicht 5 für die individuellen Konsumtionen, aber so ungefähr. Also das heißt, man kann sich dann überlegen, ja, okay, also davon kann ich mir jetzt quasi 2 pro Jahr holen und dann ist Schluss. Weil dann halt eben dieses individuelle Budget an Klima oder Ressourcen oder Zeit letztlich aufgebraucht ist, die da drin reingegangen. Und genau weil man sowas eben auch messen kann, also weil man quasi wie so eine Art Preise, es sind aber keine Preise, weil hier spielt ja Nachfrage und Angebot gar keine Rolle. Es ist ja keine Marktwirtschaft. Es sind objektiv messbare Aufwendungen in Form von Ressourcen, Klima und Arbeit. Und genau diese Information, die setzt Anreize, in dieses Konsumptionssystem. Also über dieses Wissen, wie viel Ressourcen, Klima und Arbeitszeit es zum Beispiel braucht, wenn ich mir einen Kühlschrank organisiere, weiß ich eben relativ zu meinem Budget, ob ich mir dieses Jahr noch 3 Kühlschränke holen kann oder halt eben nicht. Mir muss auch niemand vorschreiben, ob ich heute noch Milch trinken darf oder Fleisch essen darf, wenn ich weiß, dass ich jetzt entweder 100 Gramm Fleisch essen kann oder 5 Kilo Kartoffeln konsumieren könnte. Wenn eine Gesellschaft so eine Entscheidung trifft oder wir individuell so eine Entscheidung treffen, dann können wir also, ich sag mal, relativ frei und selbstbestimmt leben und wir müssen nicht sagen, du musst pro, was weiß ich, Woche 500 Gramm Brot essen. Das ist sozusagen die erste Form von Freiheit, die man hier gewinnt, dass man eigentlich konsumieren kann, wie man will, solange man halt eben innerhalb dieser Budgets, das heißt dieser gesamtgesellschaftlichen Korridore braucht. Wie funktioniert das im Alltag, dieses System? Mal angenommen, man ist zum Beispiel ein Individuum oder man könnte auch ein Kindergarten sein. Also man ist irgendeine Form von Konsument und will für die Kinder in seiner Kita oder für sich selbst Brot besorgen. Dann muss man das von der Bäckerei holen. Und damit diese Bäckerei das Brot produzieren kann, muss die Bäckerei quasi Weizen von einer Farm beziehen und Maschinen aus einer Fabrik, zum Beispiel einen Ofen oder Knetmaschinen oder so. Sie braucht unterschiedliche Inputs, wie eben Weizen und Maschinen, um einen bestimmten Output in Form von Brot zu produzieren. Jetzt ist es so, dass wir die Produktkosten, diese Produktionskosten des Brotes ja genau kennen. Warum? Wir wissen, dass die Rohstoffaufwendung für Brot gleich der Rohstoffaufwendung in der Bäckerei sind. Warum? Weil wir von der Bäckerei haben wir ja diese Daten gesendet bekommen, wie viel die sozusagen an beispielsweise Energie pro Woche brauchen. Und dann kann man das runterrechnen, quasi auf dem Brot. Also wir wissen, wie viel Rohstoffverbrauch in der Bäckerei stattgefunden hat. Wir wissen das auch von der Farm und wir wissen das auch von der Fabrik. Und das kann man, das ist ein mathematisches Verfahren, das macht dann die Software, das ist nicht das Problem. Das ist nur Mathematik. Ausrechnen, also wie viel wirklich Ressourcenverbrauch für dieses Brot aufging. Man kann das auch ausrechnen für den Klimafußabdruck und auch für die Arbeitszeit. Und wie gesagt, all diese ganze ökologische Modellierung, die muss gar nicht in den Betrieben passieren. Die müssen ja nur diese Daten bereitstellen. Wie die diese Daten bereitstellen und ob die vielleicht auch probieren zu betrügen, wenn sie diese Daten bereitstellen. Diskussionsteil. So, auf jeden Fall, was würde jetzt passieren? Naja, wir haben ja unsere Budgets in Form von Rohstoffen, Klima und diesen Arbeits- oder Tätigkeitstokens und dann würde jetzt halt eben genau so viel von diesen Tokens, also sozusagen von meinem Konto beispielsweise oder eben vom Konto des Kindergartens, an die Bäckerei fließen, wie halt eben die Bäckerei aufgewendet hat. Aber eben nur die Bäckerei. Und der Rest dieser Tokens würde eben weiter fließen an die Farm und an die Fabrik. Und so würde sich sozusagen dieser Token verzweigen in dieses Produktionsnetzwerk. Aber, das ist ganz entscheidend und darum zirkuliert dieser Token nicht, dieser Token wird ja quasi immer kleiner, der wird immer wieder gespalten. Und ganz am Anfang dieser Produktionskette, beispielsweise wenn das Eisenerz gewonnen wird für den Stahl, aus dem der Ofen oder die Knetmaschine besteht, dann verpufft dieser Token quasi. Und das geht zurück auf das Argument von Marx mit diesem Theaterticket. Marx hat mal gesagt, es müsste eigentlich so sein wie bei einem Theaterticket. Das ist sozusagen in dem Moment, wo ich sozusagen so ins Theater gehe und dieses Ticket einlöse, verpufft dieses Theaterticket. Und so ungefähr kann man sich das bei diesem Token vorstellen. Im Gegensatz zum Geld fängt dieser Token nicht an, irgendwie wieder komisch zurückzuzirkulieren oder so. Den kann man auch nicht kopieren, wie fiktives Kapital bei Finanzmärkten oder so. Sondern dieser Token verpufft sozusagen, wenn er am Ende ganz durchgereicht wird. Also der wird sozusagen immer kleiner. So, auf jeden Fall, das, was hier passiert, das ist die einfache Reproduktion. Also Operational Expenditures nennt sich das. Das ist einfache Reproduktion, das brauchst du, um jetzt halt eben immer die gleiche Menge an Brot zu produzieren. Was passiert jetzt hier? Also diese Tokenökonomie auf dieser Mikroebene ist eigentlich, und jetzt im Vergleich zu einem marxistischen oder von Marx, es ist eine GTG, eine Gütertoken-Güterökonomie. Das ist nicht GWG' oder WGW' oder so, sondern es ist GTG. Also es gehen Gütereien, Token, Güter. So ungefähr kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. So. Was passiert jetzt, wenn wir also vielleicht nicht nur eine Bäckerei hätten, sondern wir haben zwei Bäckereien, also eine Bäckerei A oder B? Wenn jetzt eine Organisation A effektiver und effizienter produziert, also eine Bäckerei beispielsweise viel effizienter Brot backt als eine andere Bäckerei, dann sinkt ja der Preis, also die Kosten für das Brot, weil eben zum Beispiel weniger Energie verbraucht wurde. Wenn das passiert und das Brot trotzdem gut ist, werden Menschen natürlich sich dort das Brot holen, wo es das gute Brot zu weniger Aufwendungen gibt, für weniger Tokens. Es werden also mehr Güter von Bäckerei A konsumiert als von Bäckerei B. Und damit sieht man letztlich auch, wer besonders effizient und effektiv und nicht am gesellschaftlichen Bedürfnis vorbei produziert. Also einerseits sehen wir, wohin mehr Tokens fließen. Tokens fließen immer dorthin, wo die gesellschaftliche Relevanz der Produktion am allergrößten ist. Aber auch dort, wo die Ressourcenaufwendung vergleichsweise am größten sind. Was passiert, und wir kommen gleich auf die Frage zurück, auf diesen Punkt. Was passiert jetzt, wenn A und B unterschiedlich, also die stehen quasi wie in einem Art solidarischen Wettbewerb zueinander. Also jede Bäckerei guckt sozusagen, dass sie versucht, besser zu werden. Das müssen wir auch, weil die Produktion muss ja unglaublich effizient und effektiv werden, damit wir es überhaupt schaffen, diese planetaren Grenzen nicht zu reißen. Dadurch, dass sie in einem solidarischen Wettbewerb zueinander stehen, kann ja die Bäckerei A, die besser produziert als Bäckerei B, einfach mit der Bäckerei B reden, was kann man besser machen, um halt eben weniger energieaufwendig zu backen. Und idealerweise hat man dann zwei Bäckereien, die quasi voneinander lernen und halt eben Produktionsmethoden übernehmen, die halt besonders vorteilhaft sind. Kann aber auch passieren, dass die Bäckerei B vielleicht überflüssig wird und dann muss die tatsächlich auch schließen, weil sie gesellschaftlich halt eben nicht mehr notwendig ist. Das ist aber für die Menschen ja kein Problem, weil es gibt ja keinen Lohnarbeitszwang. Die werden ja nicht arbeitslos und sie stehen dann auf der Straße, sondern die müssen ja gar nicht arbeiten oder gar keine Tätigkeit nachgehen. Die werden es aber vielleicht dennoch wollen und können sich was anderes suchen. Es gibt ja keinen Lohnarbeitszwang in diesem System. So, was passiert jetzt, wenn beispielsweise sich Rahmenbedingungen ändern? Also zum Beispiel, wenn du jetzt am Anfang des Jahres immer zu einer Bäckerei gehst, die beispielsweise viel mehr Klimakosten hat als Arbeitszeitkosten, und am Ende des Jahres irgendwie es umgedreht ist oder so. Also einerseits hat man dann vielleicht irgendwie schlecht geplant selbst, weil dann ist man quasi einem sozusagen das Geld, ne, das Budget sozusagen, das ist ja kein Geld, aber dieses Budget in eine Richtung ausgegangen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, nicht so plausibel, weil es wird keine Bäckerei geben, wo das so wahnsinnig diametral unterschiedlich ist. Also eine Bäckerei funktioniert immer ähnlich und klar, die einen werden es vielleicht arbeitsintensiver machen als die anderen, aber das ist jetzt nicht so, dass das um riesige Größen sozusagen ja voneinander abweicht. Oder die einen mit viel mehr Arbeitszeit produzieren, aber dafür viel weniger CO2-Emissionen. Also das ist trotzdem relativ nah beieinander. Man sieht, in der Regel ist das so, wenn man das sich in den Daten anguckt, dass wenn man besser produziert, dann gehen alle Kosten runter. Vielleicht unterschiedlich stark, aber es gehen alle Kosten runter. Passiert aber was anderes, was ganz entscheidend ist. Nämlich, wenn wir feststellen, dass wir weniger CO2-Emissionen noch zur Verfügung haben, als wir eigentlich dachten, dann passiert ja in diesem großen System vorher Folgendes. Es werden quasi weniger Tokens, Klimatokens, emittiert. Man kann sich diese Token-Emissionen quasi vorstellen, wie wenn so von der Zentralbank letztlich Währung emittiert. Also es stehen weniger Klimatokens für den Konsum zur Verfügung. Das heißt, wir werden alle schauen, dass wir von dort Brot konsumieren, wo die Klimakosten am geringsten sind. Also das heißt, dieser veränderten Rahmenbedingungen, dass wir doch weniger CO2-Emissionen zur Verfügung haben, als wir ursprünglich dachten, werden so quasi durchgereicht in dieses Produktionssystem. Wir werden dort anfangen, das Brot uns zu holen, wo die CO2-Emissionen am geringsten sind. Das heißt, die Bäckereien werden auch wiederum anfangen, zum Beispiel zu schauen, dass sie halt eben doch nochmal gucken, ob man den Ofen vielleicht doch noch besser machen kann, damit man weniger Energie, weniger CO2-Emissionen verbraucht und sich sozusagen dieses System in einer gewissen Weise selbst adaptiert an die veränderten Rahmenbedingungen. Und das ist quasi eine zweite kybernetische Schleife, die in diesem System entsteht. Wir müssen nicht als irgendwie Partei oder irgendeine zentrale Organisation den Bäckereien vordirigieren, wie sie zu produzieren haben, sondern in einer gewissen Weise passt sich dieses System sozusagen selbst den geänderten Rahmenbedingungen an. Jetzt gibt es auch einen Mechanismus für Investitionen, also die erweiterte Produktion und Reproduktion. Das wäre jetzt, wenn wir zusätzliche Bäckereien bauen wollten. Wie kann das jetzt funktionieren? Dafür braucht man natürlich mehr Tokens. Und jetzt könnten diese Investitionen so vonstatten gehen, dass es beispielsweise wie so eine Art demokratische Banken in Anführungsstrichen gibt. Das sind keine Banken in dem Sinne, ich sage es bloß mit so Begriffen, wo man sich was drunter vorstellen könnte. Und diese Banken, die verfügen halt über ein Budget für Investitionen. Und jetzt könnte zum Beispiel Folgendes passieren, wenn jemand oder eine Stadt oder ein Quartier feststellt, wir brauchen hier eine Bäckerei, dann können die sich ja zusammenfinden, ein paar Leute davon, die halt Interesse daran haben, sozusagen eine Bäckerei aufzumachen, letztlich auch nicht anders als heute, sich zusammenfinden und sagen, okay, also wir würden gerne eine Bäckerei aufmachen, was brauchen wir für eine Bäckerei? Wir brauchen ein Gebäude oder dieses Geschäft halt, wir brauchen einen Ofen, wir brauchen Theken, wir brauchen Knetmaschinen, wir brauchen Brotschneidemaschinen, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Die schreiben quasi einen Antrag. Also die schreiben dann letztlich einen Antrag und sagen, okay, wir brauchen diese und jene Rohstoffe sozusagen oder Tokens, um eben eine Bäckerei aufzumachen. Diese Bank würde dann prüfen, ob dieser Antrag überhaupt plausibel ist. Also ob man überhaupt mit genau diesen Aufwendungen sinnvoll eine Bäckerei betreiben kann. Das weiß man ja, wie sowas üblicherweise funktioniert. Diese Bank würde aber auch prüfen, zum Beispiel anhand der konkreten Versorgungslage in der Region, ob die, die sich da dachten, eine Bäckerei aufzumachen, überhaupt sozusagen ein gutes Verständnis davon haben oder überhaupt klar sehen, dass es diesen gesellschaftlichen Bedarf gibt oder nicht. Also es könnte so eine Form quasi von so einer Form von Bank geben, die relativ große Investitionsbudgets verteilt, eben je nachdem, wie es plausibel und notwendig ist. Welche Investitionen getroffen werden, das entscheidet man ja bestenfalls demokratisch vorher. Könnte man zum Beispiel auch sich früh vorstellen, dass so ein Antrag quasi zur Abstimmung gestellt wird, wie in einem Stadtparlament oder so oder in einem Quartiersparlament, und dann Leute halt eben sagen, ja, okay, nee, wir sind der Meinung, dass es diese Bäckerei hier bräuchte. Man könnte auch sagen, dass alle von uns wie so eine Art Extra-Tokens bekommen, die wir nicht für unseren individuellen Konsum aufbrauchen dürfen, sondern die wir quasi wie so eine Art Wahlschein oder wie so eine Art Voting sozusagen an bestimmte Initiativen oder bereits bestehende Betriebe ausgeben können. Zum Beispiel, weil wir wissen, es gibt ja bereits einen Kindergarten, aber der hat viel zu wenig Kapazität, der müsste eigentlich größer werden, und darum votiere ich sozusagen mit meinem Token für diesen Kindergarten. Ich schenke sozusagen, übertrage sozusagen meinen Investitionstoken, meinen kleinen Anteil an diesen Kindergarten, und damit kann dieser Kindergarten wachsen. Also das ist sozusagen auch nochmal eine sehr basisdemokratische Art, wie Investitionen, also eine Erweiterung von Produktion sozusagen getroffen werden. Man könnte auch überlegen, dass es ein bestimmtes Budget von Tokens letztlich immer pauschal für jeden Betrieb gibt, einfach um Bürokratie zu vermeiden. Das ist ein bestimmtes Budget, bekommen die an Tokens, um Innovation zu machen, um eben zu gucken, okay, wie könnte man einen neuen Ofen bauen oder eine neue Knetmaschine. Und wie diese Anteile davon sind oder ob man bestimmte Mechanismen von diesen Investitionen macht, das muss man quasi genau ausprobieren. Das kann man jetzt nicht so ganz einfach vorweg bestimmen. Aber das ist ungefähr so dieser mikroökonomische Alltag, den man sich vorstellen könnte. So, wie sieht das konkret aus? Also so ein Tokenpreis oder solche Tokenkosten, ja, man könnte es ungefähr so vorstellen. Das ist halt eben wie so eine Art dreidimensionaler Preis, anstatt halt irgendwelche Sachen, unter denen man gar nichts vorstellen kann, könnte man halt sagen, okay, also jetzt eben von deinem individuellen Budget, was ja für alle mehr oder weniger gleich ist, kann man auch darüber diskutieren, aber würde jetzt halt eben dieses Produkt so und so viele Anteile halt eben deines Klimaressourcen- und Tätigkeitsbudgets aufbrauchen. Also das Gute ist, man hat hier sozusagen so eine Art Ressourcen-, Klima- und Sozialkosten als eben relativ objektive und aber auch einfache Darstellungen von gesellschaftlichen Aufwendungen von Gütern und Dienstleistungen. Und vor allem ermöglicht das eine Produktion und Konsumtion, ohne jeden Tag auf irgendeinem Plenum gehen zu müssen, mit irgendwelchen Leuten darüber zu diskutieren, wie und ob diese Bäckerei und ob die jetzt Zimtschnecken oder, ja, also diese Diskussion will niemand führen, weil auch da wird es Arbeit geben. Und auch da wird man vielleicht jetzt nicht 8 Stunden, aber 5 Stunden irgendwas zu tun haben und hat danach nicht Bock, noch jeden Tag auf irgendein dämliches Plenum zu gehen, wo irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung davon haben, wie man Zimtschnecken produziert, darüber entscheiden, wie die Zimtschnecken produziert werden. Also das gilt es quasi zu vermeiden. Also letztlich die Fehler, die sozusagen in der zentralistischen Planwirtschaft gemacht wurden, wo irgendwelche Bürokraten über Zimtschnecken entschieden haben, dann nicht zu dezentralisieren und dann Maurer darüber entscheiden zu lassen, wie man die Zimtschnecke zu produzieren hat. Sowas könnte man übrigens heute auch schon machen. Also man kann ja heute schon diese Ressourcen-, Klima- und Sozialaufwendungen messen, und solche Labels könnte man heute auch schon erstellen. Und dann würde da halt nicht irgendein blauer Engel oder irgendein völlig sinnloses Label drauf sein, sondern tatsächlich ein Label, wo man eben genau wüsste, was für Aufwendungen dahinter stehen. Man könnte auch zum Beispiel heute schon drüber nachdenken, okay, man hat einen Marktpreis für, was weiß ich, eine Flasche Saft oder so. Und dann wird das entsprechend zusätzlich besteuert oder subventioniert, halt eben anhand der konkreten sozialen, ökologischen Aufwendungen, die da dahinter stehen. Und man kann sich das Thema auch heute schon einführen. Übrigens, in so Computerspielen macht man das ja schon seit Jahren, dass man mit so unterschiedlichen Währungen wie Holz, Gold, Ehre oder sowas halt irgendwie rechnet und dann sich irgendwelche Ökonomien aufbaut. Also Menschen können damit auch umgehen, das wissen wir. So, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Vielleicht nochmal ganz kurz so als Diskussion und Zusammenfassung. Also für so eine realistische gesamtgesellschaftliche Planung ist es eben wirklich wichtig, dass man so eine Bilanzierung und Allokation macht. Also es ist wichtig, dass man qualifizieren und quantifizieren kann, welche gesellschaftlich notwendigen Arbeiten, Material, Energieflüsse und Bestände einschließlich Care- und Pflegearbeit halt eben notwendig sind. Ziel ist es letztlich, gesellschaftliche Stoffwechselprozesse, also diesen gesellschaftlichen Metabolismus, so zu organisieren und es zu erreichen, dass man Bedürfnisse, Ressourcen und Arbeitskapazitäten in den quantitativen, aber auch zeitlichen und räumliches Gleichgewicht miteinander bringen. Das ist sozusagen die Herausforderung. Die nicht institutionalisierbare Care-Arbeit, dieser NIC-Sektor, der muss Teil einer kollektiven Arbeitszeitbilanz sein und spiegelt damals halt auch eben gesellschaftliches Interesse an Care-Arbeit, Kinderbetreuung und so weiter wieder. Und damit wird eben Pflegearbeit auch ein Stück weit entprivatisiert und verhandelbar und überhaupt auch gesellschaftlich besser organisierbar und nicht so verunsichtbar, wie das heute ist. Und damit hoffentlich eben auch gerechter und angenehmer. Diese kybernetisch-demokratisch-ökonomische Planung ist nochmal ein Instrument zur Planung, Kontrolle, Steuerung, Regelung, wie auch immer, von diesen nachhaltig-gesellschaftlichen Stoffwechseln. Und das kann es halt eben über so eine detaillierte Nachhaltigkeitsbewertung, über diese stofflich-soziale Bilanzierung der Inputs und Outputs, über das Wissen von so wirtschaftlichen Vernetzungen, über eine Preisinformation, die der tatsächlichen Kosten von Produktion halt eben widerspiegelt, also die Ressourcen, Klima- und Sozialaufwendung, und das halt eben objektiv messbar macht und auch transparent widerspiegelt und nicht so versteckt ist oder gar nicht reproduzierbar ist, wie quasi bei einem Euro. Was es jetzt natürlich braucht, ist eine Einbettung von solchen Tools in politische Systeme, also tatsächlich halt eben in Institutionen und Politiken, in das Räte oder was auch immer. Also das habe ich ja jetzt hier bewusst offen gelassen. Da schauen wir in Zukunft, mit wem wir da wie zusammenarbeiten und welche Konzepte wir da aufnehmen werden. Aber man müsste sowas vor allem mal modellieren. Also man müsste so ein System insgesamt mal abbilden und dafür hoffen wir, in Zukunft ein Computerspiel entwickeln zu können, wo man das quasi innerhalb des Spiels mal ausprobieren kann. Man kann das aber auch so wissenschaftlich simulieren, aber dann halt eben ohne so reale Akteure. Genau, damit wäre ich am Ende und ich kann auf jeden Fall darauf verweisen, es gibt dazu eine ganze Menge Literatur. Man kann sich jetzt, wenn man will, wirklich durch diese Paper graben. Das werden die wenigsten hier wollen. Darum empfehle ich, die fast ganze Debatte um alternative Zukünfte und Wirtschaftsplanung ist nachzuhören auf einem Podcast, der heißt Future Histories. Und den, ja, lege ich euch einfach ganz stark ans Herz. Der hat sehr viele Folgen mittlerweile. Also ich glaube, wir sind mittlerweile bei 130 Folgen oder sowas. Also fangt jetzt nicht unbedingt an, das chronologisch bei Folge 1 durchzuhören. Das könnt ihr natürlich gerne machen, aber das muss man nicht. Ja, man kann auch einfach mal diese Episodenliste durchscrollen und quasi dort anfangen, wo es einem besonders interessiert. Aber da ist letztlich diese ganze Debatte eigentlich zum Nachhören abgebildet. Aber es gibt dazu auch eine ganze Reihe von Literatur. Ist aber in der Regel wissenschaftliche Literatur. Und damit wäre ich am Ende und danke euch für die Aufmerksamkeit.